Der Engländer Adrian Sherwood schrieb in den 80er Jahren als blutjunger Produzent Musikgeschichte. Er reicherte traditionellen Reggae mit wilden Klangexperimenten an, die der Musik ganz neue Impulse gaben. Damals erschienen auf seinem eigenen Label On You Sound einige wirklich abenteuerliche Platten. Auf Dauer aber fehlte der kommerzielle Erfolg und Sherwoods Unternehmen geriet immer häufiger in schwieriges Fahrwasser. Dennoch, immer wieder rappelte er sich auch auf. Derzeit beschäftigt er sich vornehmlich mit Wiederveröffentlichungen aus seinem großen Katalog, aber zwischendurch fand Sherwood Zeit, um wieder einmal ein kleines musikalisches Abenteuer anzugehen. Gerade ist ein neues Album erschienen, das uns Thorsten Bittnerz jetzt vorstellen wird. Hallo. Hallo. Was hat's mit dieser Platte denn auf sich? Ja, er hat ein Album aufgenommen mit den Gaiteros de San Jacinto. Das ist eine Folkloreband aus dem gleichnamigen Ort an der kolumbianischen Karibikküste. Die Band gibt es seit den 40er Jahren, also wohlgemerkt nicht seit 40 Jahren, sondern seit 70 Jahren. Es sind wohl sogar noch 3 oder 4 Gründungsmitglieder dabei, die heute immer noch mittouren. Und die Band gilt in Kolumbien als Bewahrer der reinen und ursprünglichen Cumbia, wie sie vor 70 oder 100 Jahren gespielt wurde. Und das hat nun mal nichts mit dem zu tun, was uns so in den letzten Jahren hier in Westeuropa immer wieder als der nächste große Trend präsentiert wurde. Diese Cumbia, die wird noch auf Flöten, Akkordeon und verschiedenen Trommeln gespielt und klingt ganz rau, also richtig steinzeitlich. Dazu dann diese Dub-Sounds von Adrian Sherwood, die geben dem Ganzen eine irgendwie galaktische und fast schon so eine Science-Fiction-artige Anmutung. 2007 hat die Band übrigens sogar mal ein Latin Grammy gewonnen für ihr Album Un Fuego de Sangre Pura, ein Feuer aus reinem Blut. Und ich finde, bevor wir viel drüber reden, sollten wir einfach mal reinhören. Ich habe hier Tierra de Poetas, die Erde der Dichter, herausgesucht, natürlich im Vocal Mix. Por tu artesanía y tu folclore reconocido, y aunque en tu suelo no haya nacido, tú eres la tierra mía. Y aunque en tu suelo no haya nacido, tú eres la tierra mía. Tierra de Poetas, Gaiteros de San Jacinto, zusammen mit Adrian Sherwood und Thorsten Bittnerz stellten sie dieses Projekt vor. Ich frage mich, wo ist denn der Adrian Sherwood, der so bekannt ist für seine irrsinnigen wilden Klangeskapaden? Höre ich gar nicht. Doch, man hört ihn schon. Also man muss ein bisschen genauer hinhören. Es gibt natürlich auch einige Stücke, da holt er diese gewaltigen Dub-Echos und diese Science-Fiction-Sounds raus. Aber er ist schon sehr, sehr vorsichtig umgegangen, auch mit den Leuten, die er da mitgebracht hat. Also Skip McDonald und. Der ganze Tross, der da zu ihm gehört. Man muss sich da ein bisschen reinhören und dann merkt man, er setzt da immer so kleine, eher so Akzente, um irgendein bestimmtes Detail von dem Song zu betonen. Mhm. Und das geht dann mal auf, mal geht es nicht ganz so auf, aber es flirrt immer. Hm. Kolumbien hat eine gewisse Faszination offenbar. Quantic ist so ein englischer Produzent, der da immer hingegangen ist, richtig hingezogen, weil er gesagt hat, da kann ich billiger produzieren. Da gibt es so ein richtig schönes, altes, analoges Studio. Es kostet einen Bruchteil von dem, was ich woanders bezahlen müsste. Wie kam das denn nun zu dieser Produktion? Ja, wie kamen die alten Herren zu Adrian Sherwood oder umgekehrt? Na, es war wohl eine Idee der jüngeren Musiker der Band. Inzwischen spielt ja schon die zweite oder gar dritte Generation der Gründungsmitglieder da mit und natürlich auch das Management. Die haben nach einem Label für ihre Idee gesucht, diesen Sound der alten Cumbia-Herren ein bisschen aufzumotzen, sind dann auf Zamzam Sounds in den USA gestoßen, ein kleines, feines Reggae-Label, welches nur Singles veröffentlicht, und über die kam dann der Kontakt zu Adrian Sherwood zustande. Und die Idee dahinter, die ist eigentlich ganz klar, die Nordküste Kolumbiens liegt an der Karibik und damit haben diese Musiker alle irgendwo die gleichen musikalischen Wurzeln und die finden sich dann in der Fortsetzung eben auch in der Arbeit von Adrian Sherwood, und der ist ja vielleicht der beste bekannter Produzent in diesem Umfeld, also für Sachen Dub und Reggae, wenn er sicherlich auch nicht mehr der allermodernste sein mag. Aber er ist eben auch für gewisse Experimente bekannt. Vom Ansatz her erinnert mich die Platte auch ein wenig an großartiges anderes Album, das Sherwood vor fast 20 Jahren produziert hat, Miracle von Bim Sherman. Da hat er diesen jamaikanischen Reggae-Sänger mit einem Filmorchester in Bollywood zusammengesteckt und es funktionierte wirklich ganz, ganz großartig. Wobei auch da witzig ist, das kleine Detail, man ist da als billig war. Man konnte als billiges Orchester kriegen. Weitaus billiger, als man in England hätte produzieren können. Naja, natürlich. Aber trotzdem, der Sound und die Anmutung, das war ja so ein beseeltes Album. Genau. Ja, Miracle von Bim Sherman. Merken, kaufen. Ja, unbedingt. Eins meiner All-Time-Favorite-Album. Aber hier bei den Gaiteros de San Jacinto hat er wirklich nur das ganz kleine elektronische Besteck dabei. Und er beweist wieder sehr viel Einfühlungsvermögen für diese Musik und hat sie ganz spartanisch produziert. Ja, manchmal hat man den Eindruck, er hätte einfach nur den Raumklang mit einem Effekt ein klein bisschen verändert und schafft damit dann schon wieder eine ganz andere Stimmung für die ganze Musik. Also haben die wirklich richtig zusammengearbeitet oder hat man, wie das häufig auch so üblich ist, Files hin und her geschickt per E-Mail oder war es gibt, gemeinsam im Studio? Es gibt Videos, da ist zu sehen, wie Sherwood selbst in Kolumbien ankommt in einem Studio und dort mit den Musikern auch aufgenommen und gearbeitet hat. Aber so richtig wusste er auch nicht, wie das eigentlich gehen soll. Er spricht ja kein Spanisch, er wusste nicht, was ihn dort überhaupt erwartet. Und einer der jungen Musiker sagte ihm, die alten Herren, die sind teilweise 90 oder drüber, die gehen einfach ins Studio, trinken ein, zwei rum, packen dann die Instrumente aus, trinken noch ein und dann fängt die Party an. Und dann musst du dich einfach nur reinhängen. Und darauf hat sich Adrian Sherwood einfach einlassen müssen. Und genau wie Ry Cooder für Buena Vista den richtigen Sound gefunden hat, so war es eben jetzt auch bei Sherwood. Er hat diese ganze raue Energie gelassen. Wie gesagt, es gibt McDonald, einige andere Musiker aus seinem Clan waren mit dabei und die sind so vorsichtig in den Bandsound integriert. Man muss die beim Hören teilweise richtig suchen. Allerdings waren sich wohl auch die kolumbianischen Musiker und ihr amerikanisches Label nicht so ganz sicher, wie das ausgehen soll. Im vergangenen Jahr erschien nämlich schon Volume 1. Das war eine Maxi-Single mit nur 3 Stücken und jetzt erst gibt es davon ein Doppelalbum als Volume 2 und 3, allerdings nur auf Vinyl, weder als CD noch als Download und dann auch noch limitiert auf 1000 Stück weltweit, 500 Doppel-LPs für Kolumbien und der Rest der Welt, der streitet sich dann um die anderen 500 Stück. Das ist ja merkwürdig, ein Riesenaufwand, dann werden 1000 Vinyle gepresst. Also kommt man überhaupt ran an diese Platte? Na, wenn man den richtigen Laden kennt, bei dem großen Internethändler, da gibt es diese Platte natürlich nicht. Allerdings habe ich meine Platte so vor einer guten Woche gekauft schon und ich habe gerade noch mal kurz vor der Sendung nachgeguckt, es gibt sie da immer noch. Also es ist kein großes Thema in der Presse, man spricht nicht viel darüber, deswegen kennt es keiner und man kann hoffen, dass man es auch in 2 Wochen noch findet. Thorsten Bittner hat über das Projekt Los Gaiteros de San Jacinto Treffen auf Adrian Sherwood und hier hört man ihn ein bisschen mehr, das ist nämlich sehr dubbig, dieses Stück El Mio de Adrián.